Deutschlandfunk, Lesezeit. Mit Hajo Steinert guten Abend. Es schmeckt wie Molke und Wermut, wird Schwangeren bis zum 9. Monat verabreicht und hilft angeblich gegen Krebs. Das Zaubergetränk Ahuasca. In Scharen schwärmen Indianer in den Urwald hinaus, um die heilende Pflanze zu suchen. Die Ahuasca-Sucher, sie stehen im Mittelpunkt eines Textes Hubert Fichtes, der auf einen längeren Aufenthalt des Schriftstellers in Rio Branco, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Acre, zurückgeht. Hubert Fichte war zeitlebens fasziniert vom Alltag der Naturvölker und den religiösen Ritualen fremder Kulturen. Zu anthropologischen Studien hielt er sich unter anderem auch in Haiti, in Trinidad, Santo Domingo, Venezuela und Grenada auf. Seine ethnografischen Bücher und Radioarbeiten entführen uns in Welten, die in unseren Breitengraden nur vom Hörensagen bekannt sind. Die Kunst seiner Prosa besteht in einer einzigartigen Mischung aus Reportage und Erzählung, Reisebericht und Abenteuerroman. Im Kreise der Schriftsteller in der Gruppe 47 war er ein Exot. Als solcher genoss er sowohl bei Kollegen als auch bei Lesern hohes Ansehen. Seine ambitionierte, vielbändige Geschichte der Empfindlichkeit konnte er nicht abschließen. Der Schriftsteller erlag am 8. März 1986, 3 Jahre nach der Aufnahme im Deutschlandfunk, einem Krebsleiden. Hören Sie Hubert Fichte, die Ahuasca-Sucher, eine Aufnahme vom 14. April 1983, ein Höhepunkt aus unserem literarischen Archiv. Rio Branco. Wenn der große Regen kommt, ist die Stadt abgeschnitten. Die Zufahrtsstraßen weichen auf. Es gibt hier keine großen Urwaldbäume mehr. Die Stadt wirkt eher wie eine Schrebergartenkolonie. Einige Hochhäuser. Ein Hotel mit edlem Parkett aus rötlichem Holz vom Amazonas. Staub. Hippies, vollgepenkt. Auf der Suche nach Ahuasca. Für schwulen Untergrund zu klein. Rio Branco. Die Stadt kommt in der Enzyklopädie Britannica nicht vor. Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Acre, am 28. Dezember 1882 gegründet. Meine Großmutter war 6 Jahre alt. Etwa 50.000 Einwohner. Gummi, Paranüsse, die heißen hier Coco de Pará. Viehzucht, Fischfang in den Flüssen Acre, Juruá, Madeira, Purouge. Autovertretungen. Chrysler, Ford, General Motors, Toyota, VW. Wir wollen Mückenspiralen kaufen. Man schickt uns von einem Supermarkt zum anderen. Es gibt komplizierte Röstgeräte, Echoschall zur Bekämpfung der tödlichen Insekten. Räucherkerzen, Räucherspiralen gibt es nicht. Der letzte Supermarkt, wo es ganz bestimmt Mückenspiralen geben soll, liegt 5 Kilometer vor der Stadt. Als wir ankommen, ist er schon geschlossen. Ich frage den Taxifahrer, ob er Manuel Araújo kenne, den Priester des Blauen Schlosses. Oh, das ist ganz einfach. 10 Minuten später stehen wir vor dem Ahuasca-Tempel. Eine Anlage, halb Kalvarienberg, halb Minigolf. Betonkreuz, Schule, Kirche mit Barockeinschlag, eckiges Privathaus, Sägewerk, Favela-Hütte, Ziegelei, Gemüsegarten. Manuel Araújo empfängt uns in seinem Büro. Er und seine Gehilfen tragen die blauen Uniformen von südamerikanischen Admirälen in einer Ausstattungsoperette. Dazu haben sie die Mützen afrikanischer Wahrsagepriester auf. Araújo ist ein Mann um die 60. Seine vielen Kinder spielen ihm um die Beine und auf dem Schoß. Die junge Indianerin, seine Frau, bringt ihm das heilige Buch ins Büro. Araújo erklärt, das Ahuasca kann lange stehen. Das Getränk kann sehr alt werden. Es dient der Konzentration. Die Babys kriegen es, ehe sie die Muttermilch zu sich nehmen. Araújos Frau sagt, ich habe das Ahuasca gehasst, als ich Araújo heiratete. Ich wollte es nicht nehmen. Ich bekam Gebärmutterkrebs. Das Ahuasca hat meinen Gebärmutterkrebs geheilt. Sie ist so überzeugt, dass sie auf mein Nana gar nicht mehr antwortet. Araújo. Die Schwangeren nehmen Ahuasca bis zum 9. Monat. Die Kinder werden dann als Daimisten, als Ahuasqueiros, geboren. Zur Geburt verabreicht man es den Kreisenden. Den Sterbenden kann man es geben, aber das hilft ihnen nicht mehr. Sterben müssen sie nun mal. Es gibt 2 Sorten von Ahuasca. Einen für die Brüder der Gemeinde und einen für mich. Gelegentlich kriegen die Brüder was von dem Starken. Die ausgekochten Stulke nehmen wir im Gemüsegarten als Kunstdünger. Ich bin Freimaurer und empfange den Gouverneur des Bundesstaates Tempel. Die Würdenträger setzen sich nach dem gemeinsamen Trinken um den Tisch. Zitterig geht der Vorhang auf, als sollte nun gleich in der Turnhalle der Engel mit dem Laken erscheinen. Der Altar wird freigegeben. Ein Makumba-Altar mit vielen heiligen Figuren, Blumen, Kerzen. Die Männer sitzen rechts im Kirchensaal, die Frauen links. 30 Männer, die Hälfte schwarz. 40 Frauen, wenig Negerinnen sind darunter. Vorsänger, Paternoster, Ave Maria, Credo, Frucht deines Leibes. Nachzügler werden von den betreßten Aufsehern nach hinten in das Rauschstübchen gewinkt. 4 Hippies kommen. Araujo schüttelt unerbittlich den Kopf. Nüchtern hauen die Hippies wieder ab. Nun wollen sie auch nicht mehr an den Hymnen teilhaben. Eine Erleuchtete kotzt aus dem Fenster. Eine Alte steht in der Umzäunung auf. Sie schnauft so stark, dass ich fürchte, gleich fällt ihr die Sonnenbrille von der Nase und zerschellt auf dem Kirchenboden. Die Alte pfeift durch die Nase wie ein Nachtvogel. Sie teilt dumpf der Gemeinde etwas rasend Wichtiges mit. Immer wieder von Pfeifen unterbrochen. Die Zeremonie endet draußen am Musikpavillon mit Verstärker und Mikrofon. Frische Hymnen, Musikparaden sind durch das Fernsehen bis nach Rio Branco gedrungen. Die Diktatoren mit der Darmolenmütze und die lesbischen Flakhelferinnen rocken gebenedeit im Kreise herum für die Jungfrau Maria, für die alten Afrikaner, für Sägefisch und Seejungfrau. Um 4 Uhr morgens ist es noch dunkel. Juni am Rio Madeira. Nicht Juni in Hamburg an der Elbe. Der junge Mann, der nachts das Hotel Chui bewacht, steht draußen vor dem Eingang und sieht in den Park hinüber. Zwischen Bänken und Bäumen rennt eine junge Frau herum. Sie redet ununterbrochen. Das war ein netter Herr. Der hat mich bei sich aufgenommen. Ich habe in seiner Wohnung gearbeitet. Ich kriegte etwas zu essen. Bohnen und Fleisch und Brot und Käse und... Ich habe vergessen, was ich sonst noch alles bekommen habe. Ich bin sauber. Ich wasche mich ordentlich. Ich durfte in der Garage schlafen. Sie kommt über die Straße. Im Gehen kämmt sie das lange, glänzende Haar. Sie bittet den Wächter um Wasser. Der zwinkert mir zu. Er geht ins Hotel, langsam, und holt das Glas Wasser. Die junge Frau ist schon wieder in den Park hinübergerannt und der Hotelwächter steht da mit dem Glas Wasser in der Hand. Manuel Araujo kommt nicht. Es schlägt 5. Der Frühstückskellner kommt. Er horcht in den Park hinüber. Die junge Frau sagt schon wieder ihre Geschichte auf. Sie gehört eingesperrt, sagt der Frühstückskellner. Ich rufe jetzt bei der Polizei an. Ich werde sie abtransportieren lassen. Er deckt mein Frühstück im verlassenen Esssaal an und lässt nicht locker, bis ich mich setze und esse. Um 6 fährt Araujo in einem kleinen Laster vor. Auf der Pritsche sitzen die Ayahuasca-Sucher. Ich soll mich vorne reinsetzen, neben Araujo. Ich würde lieber draußen sitzen, oben mit den anderen, nicht beim Chef drin, so als ginge es zur Arbeit aufs Feld. Wir schlittern mit dem Laster auf dem glattgeschliffenen roten Lehm der Transamazonika wie über Eis. Abgenagte Savanne. Schädderige Häuser von Rinderzüchtern. Schlamm drumherum, Küchenwasser, Morast. Unverdauliches Gras steht auf den abgefressenen Weiden hoch, Zebus. Wo hängt die Liane? Hier noch nicht. Sie zieht sich immer weiter zurück. Man muss manchmal 60 Kilometer in den Wald hineinfahren, ehe man einen vernünftigen Stamm findet. Das meiste Ayahuasca für die Feste kommt jetzt aus Peru oder Bolivien. Wir biegen von der Hauptstraße ab. Der Wald hier heißt Capoeira, Sekundärwald. Urwald aber schon einmal abgeholzt und wieder aufgeschossen. Es sieht aus wie in Friedrichsruh oder der Grunewald. Nicht der ächzende, verfaulend explodierende, wo die Lebewesen in Schichten übereinander spazieren. Unten das aristotelische Gewürm, dann Geziefer, darüber Panther und Pardel, oben schlanke Indianer auf Steigen aus Borke und Gras. Wo hängt die Liane? Nicht, wo die Banana Brava steht. Nicht, wo der Bambu Branco steht. Am Straßenrand ein umgekipptes Auto, überrankt wie ein Komposthaufen. So geht das hier, sagt Araujo. Was sind das hier für Transportmöglichkeiten? Die Kleinsiedler kriegen keine Kredite. Wenn sie aufmucken, werden sie umgebracht. Die Regierung garantiert nicht einmal die Preise. Und wo ist eine Schule für die Kinder und ein Supermarkt für die Hausfrauen? Die meisten Kleinsiedler sind wieder abgehauen zu den großen Industrieprojekten. Da gibt es Arbeit und Geld, wenn es da auch härter zugeht. Araújo hält an einer Lichtung. Der Capoeira ist hier noch einmal geschlagen worden, nur noch Baumstümpfe und leichte Sprösslinge. Die Ayahuasca-Sucher springen von der Pritsche. Der hübsche José, der junge Gangster, der kräftige, sanfte, der Tätowierte, der afrikanische König mit den silbernen Locken, der alte Riese und Bichi. Sie trinkt den Daime aus einer haarigen Feldflasche. Man muss Daime trinken, ehe man sich auf die Suche macht, sonst lässt er sich nicht finden. Und der Wald verschließt sich. Wollen Sie auch mal? Ich? Wenn die Liane nun böse wird, wenn ich mich verweigere. Ich trinke. Es schmeckt wie Molke mit Wermut. Ich merke nichts. Sipo. Daime. Santo Daime. Ayahuasca. Jage. Ich merke nichts. Keine grünen Blüten, kein Feuermeer, keine Schlangen, keine Propheten, kein blaues Buch. Wir stolpern durch kniehohe Stauden auf ein Dach zu, ein Dach eben über dem Boden, auf niedrigen Stützen, in Brusthöhe ein Bretterboden. Eine alte Indianerin sitzt dort. Dürfen wir in ihrem Wald nach Ayahuasca suchen? Es ist nicht mein Wald, sagt die Indianerin, es ist der Wald meines Sohnes. Sie bedauert, dass wir nicht länger bleiben wollen und mit ihr schwätzen. Die Lichtung endet mit einer geraden Kante. Dahinter wieder Wald, Haus hoch, nicht so hoch wie Wolkenkratzer. Schluchten, Wurzeln. Die Männer tanzen darüber hin. Ich überlege, dass ein Kranich nicht durchs Unterholz schreitet. Ein Kranich schon gar nicht mit Teleobjektiv. Es war klug, von Leonore zu Hause zu bleiben. Ich glaube auch, Frauen dürfen nicht mit zum Ayahuasca suchen. Der hübsche José ist mit dem sanften Starken im Gehölz untergekrochen. Die Männer sind einer nach dem anderen verschwunden. Nur Araújo bleibt neben mir, wie um mich zu beschützen. Und wenn sie beschlossen hätten, mich auszusetzen? Vielleicht entfernt sich Manuel Araújo jetzt sachte von mir, wenn ich ihm den Rücken zukehre, taucht er im Gezweig unter. Er lässt mich an diesem Ort, wo es kein Entrinnen mehr gibt. Hinter den Schritten der Männer her schwellen die Sprachen der Tiere hoch. Der Peitschenvogel. Ich würde die Schläge des Peitschenvogels als letztes wahrnehmen, die Peter Micheladiges für den Pedro Claver im Hörspiel mit Minetti eingeblendet hat. Klopfen, rascheln, sirren, Buchstaben klappern durch die grüne Luft. Wir rutschen zu einem Flüsschen runter, über Stacheln, unter morschen Stämmen durch. Ich habe Araújo verloren. Ich entdecke eine Versammlung von schwarzen Käfern. Sie tragen erschreckende, rote Flecken auf dem Rücken und sitzen zu einem japanischen Zeichen verzahnt am Stamm. Nur noch die Rufe der Ayahuasca-Sucher. Da ist Araújo wieder und führt mich zu dem Busch Reine. Das ist die zweite Pflanze, die wir für das Getränk brauchen. Wir haben sie zu Hause angepflanzt. Ich nehme keine Blätter mit. Hier sind keine Lianen mehr. Zurück. An der Indianerin unter dem Dach vorbei. Eine Hängematte, zwei Decken, zwei Töpfe, drei Steine für das Feuer. Bye-bye. Die anderen trinken noch einmal aus der haarigen Flasche. Wir besteigen den Laster. Bichi und der Tätowierte sind verloren gegangen. Wir rufen Bichi. José geht auf die Suche, der alte Riese hinterher. Nun sind alle viere flöten. Einer nach dem anderen verschwindet wieder im Wald. Ich bleibe als letzter zurück. Wenn ich nun auch noch zurückrenne und wir uns alle verlören? Da ist Bichi. Nun fehlt nur noch José. Auch Bichi hat kein Ayahuasca gefunden. Nur getrunken haben wir. Endlich trödelt auch der hübsche José aus dem Wald hervor und wir fahren wieder ab. Zwischen Araújo und dem alten Riesen entwickelt sich ein komplizierter Streit. Der Alte, das verstehe ich, sei mitgenommen worden, um die Ayahuasca-Suche an eine Stelle zu führen, wo die Liane in rauen Mengen wächst. Jetzt wischt sich der alte Riese übers Gesicht und redet von Kreuzungen und einer Hütte. Er findet sich nicht mehr zurecht. Raupenschlepper schaben den Urwald an. Wurzeln liegen nach oben gewendet, haushoch, zersplitterte Stämme, abgerissene Flechten. Es sieht aus wie Wundränder unter einem Mikroskop. Der afrikanische König schreit auf, bremsen wir, rennen dem Schwarzen nach. Da, Da ist Daime, da hängt einer, ein guter, ein alter, wie ein vergammeltes Barthaar, aus den Bäumen 20 Meter runter. Oder wächst diese Liane von unten hoch? Hält sie sich nur an den Stämmen? Saugt sie nicht daran? Ich kann nicht erkennen, wo sie oben endet. Ich kann nicht verfolgen, wo sie unten bleibt. Stachelstämme, Moos, Plunder verdecken das Erdreich. Ich selbst stehe auf einem vermorschenden Stamm. Der afrikanische König schlägt mit einer Machete die Liane durch. Gelbes Holz. Vier schrundige Stämme ergeben am Schnittpunkt die Form eines Kreuzes. Schäumend drückt der Saft raus. Es rinnt wie aus einem Schlauch. Die Ayahuasca-Sucher halten sich die Liane an den Mund und trinken. Klettern, Messer, hauen, Späne, reißen, Äste, ziehen, splittern, keine Blätter. Ein kleiner Baum, er hat den Durchmesser eines Menschen, wird einfach umgehauen. Er soll die Liane zu Boden reißen. Die Liane dehnt sich, schüttelt den Baum ab. Der sanfte, starke zieht sich am Stamm hoch. José sieht ihm von unten nach. Ich hole den Autanstift raus und biete ihn José an. Das brauche ich nicht. Mich beißen die Mücken nicht. Es stimmt. Sein nackter, brauner Körper ist ohne Makel, kein schwarzes Insekt, kein Blutstropfen. Hoch über uns schwankt der sanfte Starke auf allen Vieren über einen Ast, als sei es eine Brücke. Beinahe wäre Bici das Messer ins Auge gefallen. Dem sanften Starken ist die Machete beim Klettern entglitten. Der alte Riese will auch mal was zeigen. Er wühlt sich durch die Blätter und Stacheln und bringt die Machete zurück. Er wirft nicht hoch genug. Auf halber Höhe bleibt die Machete im Astwerk hängen. Der oben kann nicht ran. Unten rütteln wir vergeblich an den Stämmen. Der sanfte Starke brüllt, die Bienen, stürzt, rutscht, trifft neben uns auf, Blut, Äste, Blätter. Da oben sind die Bienen, da gehe ich nicht wieder hoch. Da oben können wir die Liane nicht kappen. Sie stehen unschlüssig. Der eine zieht die Liane mal in die eine Richtung, dann ein anderer in die andere. Der schwarze König will den dicken Baum fällen, an dem die Liane zu hängen scheint. Pflanz einen Baum im Amazonas. Ich finde, das ist ein Mord. Hier ist ein Baum ein Feind. Aber vielleicht bleibt der Dicke oben mit der Krone hängen und dann war die ganze Arbeit in der Hitze umsonst. Das werden wir ja sehen. Und wenn wir erstmal alle gemeinsam ziehen? Sie folgen meinem Lokstädter, meinem Dithmarscher Praktikantenvorschlag. Jeder schleppt einen Schwanz des Ayahuasca mit, sucht sich einen sicheren Standpunkt auf Stämmen und Stachelpalmen, bis auf die Straße stehen sie. Nachdem wir alle gemeinsam gezogen haben, zieht uns die Liane schwingend zurück von Stämmen und Straße weg, hoch. Der Ayahuasca stürzt. Der Tätowierte ist nicht schnell genug weggesprungen. Das Ende der Liane peitscht seinen Arm blutig. Der Ayahuasca ist im unteren Drittel abgerissen. Wäre er ganz auf uns herniedergestürzt, hätte er uns in Schlingen gefesselt und wir wären alle erschlagen worden. Araújo will eine witzige Geschichte erzählen. Ich habe einmal über meinem Kopf einen Daime abgeschlagen, an dem ich selber hing. Ich landete weich in den Armen eines Baums. Es war eine Stachelpalme. Die Ayahuasca-Sucher haben immer noch nicht genug. Der sanfte Starke hat sich von den Bienen erholt und klettert noch einmal hoch, um wenigstens die Machete loszueisen. Er schlägt den Rest der Liane auf halber Höhe durch. Unten werden die Stämme in mannslange Stücke gehackt und auf die Pritsche geladen. Der Last ist voll, aber nicht voll genug. In Araújo kommt der Bauer durch, der ein Heufuder so hoch belädt, bis es kippt. Mittagspause. Gekochter Manioca, portugiesische Ölsardinen aus der Dose, Brot. Das gute Brot von Rio Branco. Ein Neger kommt auf dem Fahrrad die Urwaldstraße längs. Den matschigen Spuren der Raupenschlepper knickt das Vorderrad ein. Pichi ruft ihm entgegen. Wo gibt es hier noch Daime? Der Neger steigt wackelnd vom Fahrrad. Weiter vorn habe ich schönes Ayahuasca gesehen, gar nicht weit von meinem Haus. Ich führe euch hin, wenn ihr wollt. Und wenn ihr mit der Arbeit fertig seid, kommt er zu mir auf eine Tasse Kaffee, zur Unterhaltung. Araújo geht nicht auf den Mann ein. Der lässt nicht locker. Ich kenne sie. Sie haben ein blaues Schloss. Ich weiß alles. Ich war einmal bei Ihnen, mit meiner Frau. Araújo schweigt. Der Neger steigt auf sein Fahrrad. Es knickt unter ihm ein. Die Tasche baumelt. Wir packen das Geschirr zusammen und verlassen die von den Ayahuasca-Suchern zersplitterte Stelle. Der Urwald liegt kreuzweise aufgepflügt. Ich weiß, es war nicht weit von hier, sagt der alte Riese. Ich habe die Orientierung verloren. Das letzte Mal gab es hier noch nicht alle diese frischen Straßen. Ich möchte gern ein paar Wäschelein nach Hause bringen, sagt Araujo und hält. Die Ayahuasca-Sucher schwärmen nach allen Seiten aus. Ich bleibe mit Araujo zusammen. Als der Motor zu ticken aufhört, fangen die Baumfrösche zu singen an. Eine Affenherde spaziert durch die erste Etage und macht Blödsinn. Sie halten ein Parlament ab und werfen Äste auf uns herunter. Araujo sieht an den Stämmen hoch und zieht an stacheligen, daumendicken Lianen. Man braucht sie nur auf die richtige Länge zu schneiden und zwischen Pfähle zu hängen. Da hat man die schönsten Wäscheleien. Die Wäsche hält sich an den Stacheln ohne Wäscheklammern. Diese Liane ist zig Meter lang, aber sie kommt nur schwer. Vor allem darf man nicht nach oben sehen, ehe man dran zieht. Dann hat man keine Chance. 5, 6, 8 wunderschöne Wäscheleinen hängen aus dem Urwaldbaum. Ich sehe nicht nach oben. Ich ziehe. Ich ziehe nochmal. Donner, Blitz. Ich will weg. Die Wäscheleinen halten mich fest. Neben meiner Schulter saust ein 5-Zentner schwerer Kloß runter. Ein schwarzer Parasit, aus dem die Wäscheleinen sprießen, anmutig mit Orchideen bewachsen. Die blühen. Meine Wade hat was abgekriegt und mein Daumen ist kaputt. Araujo führt mich zum Laster und gießt mir Ayahuasca auf die Wunden. Trink ein bisschen. Dann geht er daran, seine Wäscheleinen aufzuwickeln. Die anderen kommen, als sie von meinem Daumen hören, und bedauern mich, das tut gut. Die haarige Flasche geht herum. Ich spüre immer noch nichts. Doch, an den Zähnen. Wie am Morgen, beim letzten Mal, nach der Liebesnacht. Etwas Fieber und die Schwierigkeit, sich zu erinnern. Was wollte ich eigentlich eben? Der Neger wartet schon auf uns. Er steht allein an der roten Straße, 100 Meter von seiner Hütte entfernt. Er springt vor den Laster, um Araujo zum Halten zu zwingen. Hinten kommt die schwarze Frau aus der Hütte. Sie bleibt am Pfosten stehen und redet leise vor sich hin. Wir hören kaum ihre Laute. Ich sehe nur, dass sie die Lippen bewegt. Sie müssen sie gar nicht beachten. Sie ist verrückt. Sie redet den ganzen Tag. Araujo erwidert. Hier kommen nur selten Leute vorbei, die stoppen. Die Raupenschlepper halten hier doch nicht. Sie will sich auch mal bemerkbar machen. Ich möchte Sie gern zum Kaffee einladen, sagt der Neger. Ich hatte es Ihnen versprochen. Aber wissen Sie, was passiert ist? Ich komme eben mit dem Fahrrad aus Rio Branco zurück. Ich packe alles aus und dann merke ich, dass gar kein Zucker im Hause ist. Ich kann nur nicht 30 Kilometer zurückfahren, um Zucker zu holen. Und Kaffee ohne Zucker, das schmeckt doch nicht. Nächstes Mal. Ich frage Araujo, ob wir Leonora auf der Rückfahrt abholen können. Araujo antwortet nicht. Auf der Rückfahrt darf niemand zusteigen, sagt der afrikanische König. Vor dem Tempel wird abgeladen. Die Kinder springen auf die Pritsche des Lasters. Eine alte Frau schreit, auf den Daime springen! Araujo sagt, du nicht, Frauen nicht, Fremde nicht. Aber die ihn gesucht haben, dürfen ihn besteigen. Araujo lädt mich und Leonore nicht für morgen zum Kochen ein. Aber der afrikanische König lässt nicht locker, bis Araujo nicht anders kann und mich bittet, mit Leonore zu kommen. Jetzt darf ich ihm die Einladung nicht ausschlagen. Schließlich ist er ein Prophet. Der hübsche José und der sanfte Starke gehen zusammen weg. Sie winken, ich soll mitkommen. Aber Araujo lässt mich nicht gehen. Er will noch etwas mit mir besprechen. Zum Fest des neuen Daime erscheinen die Gläubigen wieder in Blau. Der Daime ist gut geworden. Die Liane war gar nicht krank, besonders stark sogar. Fast alle nicken nach dem Trinken ein. Einer fängt im Schlaf an zu zittern, ein anderer kotzt platternd auf den Tempelboden. Eine Indianerin hat im Schlaf den Ausdruck um die Lider, als läge sie unter ihrem Geliebten. Einer nach dem anderen, 5, gehen raus und kotzen in die Rabatten. Dann ist auch Araujo dran. Die Flakhelferinnen pfeifen wieder durch die Nase. Im Raum hinter dem Altar sagen die Diktatoren wahr. Die Geister der Afrikaner, die Indianer, die Wüstenkönige, Sägefisch und Sülfe. Hubert Fichte. Hubert Fichte las aus seiner Prosa Die Ahuasca-Sucher, eine Aufnahme vom 14. April 1983, ein Höhepunkt aus unserem literarischen Archiv. Das war's für heute Abend mit der Lesezeit. Redakteur am Mikrofon war Hajo Steinert.